Die Teilnehmer des internationalen Schutzideologischen Podiums über Antiimperialismus, Souveränität und Solidarität richteten am 8. September einen Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin hieß es, diesmaliges internationales Schutzideologischen Podium ist von großer Bedeutung, da es in der Heimat von Schutze in einer historischen Zeit stattgefunden hat, wo das ganze koreanische Volk mit dem Stolz darauf auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas den verehrten Genossen Kim Jong-un zu ihrem Vorsitzenden gewählt zu haben, einen großen Aufschwung beim Aufbau des starken sozialistischen Staates herbeiführt. Die Teilnehmer des Symposiums haben die erhabene moralische Pflichttreue und Loyalität von Genossen Kim Jong-un zur Idee und Sache der vorangegangenen Führer am eigenen Leib erlebt und sich vom unerschütterlichen Willen und Credo der DVJK nochmals fest überzeugt. Die Realität Koreas gibt den Anhängern des Kim Jong-ismus der ganzen Welt im Kampf für die souveräne Sache der Menschheit die Überzeugung von der Zukunft und die Siegeszuversicht. Die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt, die von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il begonnen und siegreich geführt wurde, hat heute dank der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un ein neues hohes Stadium erreicht. Die Teilnehmer des Symposiums werden den Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus zu ihrem festen Credo machen, diesen im Einklang mit der Forderung der sich entwickelnden Realität tief und breit studieren und verbreiten und zur Sache für die Verwirklichung der Souveränität jedes Landes und der Welt aktiv beitragen. Für die Vollendung der Sache zur Umformung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus in Korea und für die selbstständige Wiedervereinigung Koreas und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt wünschen Sie Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit.